richtig brauchte, brauchte, brauchte. Du erklärtest mir die Welt und du zeigtest mir den Weg, den ich heute gehe, gehe, gehe. Auch gegen Ende warst du immer für mich da. Viel zu früh.